dann stammt von meiner Großmama. Weil man küsse doch nicht mit dem Metermaß misst, fällt das Leben dabei immer schwer. Diese Weisheit stammt von meiner Großmama. Zu viel ist nie zu viel.